Achtung, Leute, seid mal alle still und hört gut zu, was ich euch sagen will. Ihr denkt, diese Welt sei wundervoll, doch die Welt, wie ich sie kenne, die ist gar nicht mal so toll, denn ich hab Probleme. Ja, wer hat die denn nicht? Halt die Schnauze, du Schwein, denn du verstehst mich ja nicht. Was sind deine Probleme im Vergleich zu meinen? Denn du bist ja nicht den ganzen Tag wie ich auf den Beinen. Ich bin arbeitslos und hab voll Stress zu Haus. Du kriegst ein geiles Auto, doch mich schmeißen sie raus. Und das ist es, was ich nicht verstehe an der Welt. Es geht niemals ums Menschsein, es geht nur ums Geld. Und viele Leute haben mir schon gesagt, hey, wer das Geld hat, hat die Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Ja, wer das Geld hat, hat die Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Lasst mich euch gestehen, ich bin fast immer bereit, jawohl, keinen Job, keine Arbeit. Von der Schule flog ich, als ich 15 war. Die Lehrer meinten, ich sei eine Gefahr. Und irgend so ein Typ, hey, ich weiß nicht mal wer, der sagt mir ins Gesicht, aus dir wird eh nichts mehr. Ich sag so ne Scheiße, hör mir doch mal zu, ich bin total am Ende. Ach komm, was willst denn du? Du bist doch selber schuld, streng dich doch mal an, Leistung ist gefragt. Hey, was willst du, Mann? Hör, soll ich vor dir schleimen, kriechen und parieren? Bevor du das bekommst, da muss schon was passieren. Es ist ein weiter Weg, ja, bis zum großen Geld. Und gerade dieser Weg ist, was mir nicht gefällt. Bevor ich mich verliere, sag ich besten Dank. Ja, guck sie dir doch an, die Wichser von der Deutschen Bank. Es ist das Kapital, was hier bei uns wacht. Denn wer das Geld hat, hat die Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Yo. Jede Wand mit meinen Händen, lasst uns damit aufhören, lasst es uns beenden, beenden, beenden, denn macht es gleich Krieg, beenden, beenden, denn es gibt keinen Sieg, Südafrika, Panama und dann der Nahe Osten, beenden, beenden, lasst die Panzer rosten, das Kapital wird euch das Leben kosten, guck mal in die Welt, hör gut zu, was ich dir sag, 40.000 Kinder sterben jeden Tag, hey, hast du dran gedacht, vielleicht auch bald die deinen, alles wegen Geld, jawohl, wegen blöden Scheinen. Doch wir holen sie heraus aus ihren Bonzenfesten. Fertig machen wir ihre Prunkpaläste. Die Reichen hatten mal die Macht. Doch jetzt sehen wir sie zur Rechenschaft. Beenden, beenden jede Schlacht. Denn wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Und wer das Volk ist, hat die Macht. Yo. Hört mir zu, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht. Wer das Volk ist, hat die Macht.